Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Virus Wochensicht. Die Woche 33 2011 steht auf dem Programm und ja, es ist gerade eben vor ein paar Minuten etwas Interessantes passiert. Ja, zu dem komme ich am Ende der Sendung noch, damit es ein bisschen spannender wird. Aber das ist der absolute Hammer. Also da werde ich auch einiges darüber zu erzählen haben. Naja, okay, so viel weiß man ja noch gar nicht, aber ich habe da schon mir so schnell eine Idee zusammengezimmert, was das denn bedeuten könnte. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal andere Themen und zwar ist da beispielsweise dass Apple weiter trollt. Ja, und zwar angeblich sollen jetzt rechteckige Tablets schützenswert sein. Also es wurde tatsächlich angegeben, also Apple geht gegen Samsung, gegen das Samsung Pad oder Tablet 10.1 vor und auch jetzt gegen das Motorola Xoom, weil es ja auch rechteckig ist und so weiter. Apple will damit natürlich, das sieht man ganz klar, eine Drohkulisse aufbauen, die das aussagt, jeder, der ein Tablet baut, wird von uns platt gemacht. Das ist also verabscheuungswürdig, muss ich ganz klar sagen. Und wenn ich nicht der Firma schon längst den Rücken gekehrt hätte, obwohl ich schon mal Apple-Fan war, Asche über mein Haupt, dann würde ich das jetzt tun, denn ich wüsste jetzt nicht mehr, wie ich da, also ich meine, ich habe das ja vorher schon gesehen, vor einigen Jahren, als ich mich da nicht mehr zu dieser, Firma hingezogen fühlte, und nicht mehr guten Gewissens die Produkte von denen kaufen konnte, aber was jetzt los ist, das schlägt natürlich schon fast den Boden aus. Das ist einfach, man sieht halt, auf der einen Seite, ja, dass Apple ohne Rücksicht auf Rücksicht auf Verluste hier was macht, ja, nämlich die eigenen Verluste, die sollen kompensiert werden. Sie haben kein so gutes Produkt wie Android eben ist, ja, ganz klar. Das sieht man in den Verkaufszahlen, sie verlieren überall am Boden und das Produkt gut. Kann man natürlich spekulieren, ob das mit dem Verkaufszahlen direkt zusammenhängt. Ich habe es schon mal gesagt, ja, früher hat es auch geheißen, dass das iPad oder das iPhone sei das beste Telefon. Es hat sich ja dann herausgestellt, dass es eben nicht so ist, offenbar, wenn man nach den Verkaufszahlen geht. Ja, die eine Gruppe hat es auch gesagt, man sieht ja, die Verkaufszahlen sprechen natürlich für iPad und iPhone. Ja, und jetzt kann man natürlich auch von der anderen Seite argumentieren und sagen, ja, wenn die Verkaufszahlen also für ein Gerät für dessen Qualität sprechen, dann ist eben natürlich Android weit, weit vorne momentan. Ja, so. Jetzt versucht man eben mit diesen unschönen Mitteln die Konkurrenz hier auszustechen und was bleibt einem da eben übrig, als solche verrückten Sachen zu machen, wie eben zu behaupten, dass rechteckige wie auch immer gerade Tablets da eben jetzt das Copyright, es ging da glaube ich diesmal ausnahmsweise um Copyright, nicht um ein Patent, verletzt und ob das, also ich muss schon sagen, es ist an Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten, was Apple da macht und gut, das Thema, das ich am Ende ansprechen werde, hat auch damit zu tun, denn Google scheint es jetzt auch zu reichen, endgültig. Und eigentlich kann einem jetzt Apple schon wieder leid tun, denn sie haben jetzt so lange im Wespennest rumgestochert, bis die jetzt ausflippen, ja, und Kammerjäger gibt es nicht. Und jetzt muss Apple eben da die Reaktionen einstecken. Aber wie gesagt, dazu komme ich eben dann jetzt noch später. Es gibt auch was Erfreuliches diese Woche, denn immerhin feiert der IBM-PC auch seinen 30-jährigen Bestand. Ja, vor 30 Jahren kam der erste IBM-PC heraus. Und auch wenn es nicht der erste PC allgemein war, den es gab, selbst Commodore war vor IBM mit dem Homecomputer damals. Ja. So haben sie doch einen recht großen und ja, wichtigen, eigentlich den wichtigsten Stein in der Computerbranche gelegt, indem sie eben diesen IBM-Computer rausgebracht haben. Und ja, auch da zeigt sich mal wieder jetzt natürlich, wie wichtig es ist, dass eben Standards eben auch offen bleiben. Es war zwar nie als offener Standard gedacht, aber durch eine Verkettung von Umständen war es eben möglich für andere Firmen sogenannte IBM-kompatible PCs zu bauen. Ansonsten wäre dieses System genau wie die anderen Versuche vorher eben von Grund auf gescheitert, weil eben eine große Anzahl von Benutzern eben auch verschiedene Anforderungen hat und die Firmen konnten sich das zu Nutzen machen. IBM-kompatible PCs, man stelle sich vor, das wäre von Grund auf erstickt worden, dann hätten wir heute einen PC, na gut, 30 Jahre hält das Patent glaube ich nicht, aber eine ganze Zeit lang ein PC, eine Art von PC, das hätte die gesamte Entwicklung der Computerbranche aufgehalten. Man weiß noch nicht mal, ob sich dann hier auf breiter Front der Computer in den normalen Haushalten durchgesetzt hätte. Wir würden in einer ganz anderen Welt leben, wenn es damals eben so rigoros diese Rechte, Copyrights und Patente eben hier durchgesetzt worden wäre. Das war es zum Glück nicht und es gab eine Fülle von Anbietern aus der ganzen Welt, die eben auch ihre IBM-PC-kompatiblen Geräte gemacht haben und das war eben dann das Erfolgserlebnis. Was ist für IBM übrig geblieben? Natürlich erstmal sehr, sehr, sehr viele Jahre lang ein blühendes Geschäft, trotz den ganzen Klonen, die auf dem Markt waren. Das hat erstmal überhaupt nicht weiter gestört. IBM hatte da die Nase weit, weit vorne. Und ja, was soll man sagen? Ich selbst hatte nie einen Original-IBM. Ich hatte immer nur die nachgebauten Maschinchen. Allerdings war ich da auch auf einem anderen Trip. Die hatte ich nur, sag ich mal, zum Testen, ja, wenn man so will. Ich war da auf der Commodore-Schiene voll und ganz damals, ja. Und das war auch dann ja mit dem Untergang von Commodore, da war natürlich dann der Übergang auf eben diese IBM-kompatiblen Geräte, wie sie heute allerdings sich nicht mehr jetzt nennen dann. Aber im Prinzip, im Grunde basiert diese Technologie immer noch auf diesem IBM-PC, der vor 30 Jahren da von IBM entwickelt wurde. Fantastische Sache. Wer noch genauer darüber was hören möchte, sind zwar auch ein paar, ist auch ein kleiner Begleitartikel mit dabei. Der kann auf den Link klicken auf wochensicht.thenetcast.com. Dort findet ihr dann den Link 30 Jahre IBM PC und dort habe ich auch einen englischsprachigen Podcast verlinkt, der hier eine ganze Folge lang sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Sehr schön. Ja, was gab's noch? Twitter hat ja jetzt seinen eigenen Fotodienst integriert. Na, so der eigene Fotodienst. Ja, kann man so auch nicht sagen. Aber was ich eben damit meine ist, Twitter hat jetzt die Möglichkeit, dass man einfach direkt bei Twitter in der Eingabemaske Bilder hochlädt und die werden dann in den Nachrichten, in den Tweets dann eben mit angezeigt. Und ja, das wurde jetzt über die oder mit der Firma, ach, ich war, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Fotobucket war es, glaube ich, realisiert. Und das scheint dem Twitpic-Gründer jetzt überhaupt nicht zu schmecken. Denn Twitpic war bisher eigentlich der wichtigste, die wichtigste Anlaufstelle für Leute, die eben Bilder in Twitter hochladen wollten. Da waren sogar recht berühmte Bilder drin, wie beispielsweise als im Hudson River ein Flugzeug notlanden musste. Da kamen die ersten Berichte von Leuten mit Handys und die Bilder, die auf Twitter eintrafen, die ersten, noch vor der Presse vor allem, die waren eben über Tweetpic gepostet worden und somit in den Twitter-Stream mit eingefügt worden. Obwohl Twitter diese Bilder auch genauso anzeigt wie eben die Bilder, die man direkt hochlädt, ist es natürlich ein ganzes Stück weg von Tweetpic. Das heißt, Tweetpic wird zwar jetzt beim Einbinden nicht unbedingt benachteiligt, allerdings klar, wenn man einfach jetzt Bilder bei Twitter hochladen kann, dann machen das die Leute natürlich eher bei Twitter als bei einem Drittanbieter. Und das kostet natürlich Tweetpic jede Menge Benutzer. Wie gesagt, man kann nur spekulieren, ob das damit zusammenhängt. Vielleicht liege ich da auch komplett falsch und das stimmt gar nicht. Aber auf jeden Fall startet eben dieser Tweetpic-Gründer jetzt ein Twitter-Clone. Und also ich sag mal, da hat sich jemand bestimmt geärgert und macht das jetzt eben. Wohl auch aus dem Grund. Man weiß noch nicht so ganz genau, wohin es jetzt geht mit diesem Twitter-Klon. Und ehrlich gesagt, man darf bezweifeln, dass er überhaupt eine nennenswerte Konkurrenz zu Twitter darstellen kann. Auf jeden Fall, sobald das verfügbar ist, werde ich mir das auch angucken. Ja, ganz klar, definitiv. Und werde mich dort anmelden, um mal zu sehen, was dort los ist. Allerdings, wie gesagt, die Chance, dass das irgendwo in die Nähe von der Popularität von Twitter kommen könnte, das ist äußerst gering. Wenn man mal denkt, wie viele Social Networks es jetzt hier gibt, ja, neben Facebook, so eine Kleinigkeit, ja, eben auch dann Google Plus, das sehr starken Zulauf bekommen hat, 25 Millionen Anmeldungen hat es jetzt gegeben, Wahnsinn. Da sehe ich halt jetzt nicht irgendwie diese Chance. Man sieht ja auch Identica, also identi.ca, ja, das ist auch ein ähnlicher Dienst wie Twitter, der aber schon sehr, sehr lange auf dem Sektor tätig ist und arbeiten mit freier Software, also Open Source Software. Das System ist auch unter status.net bekannt und da ist doch einiges, sag ich mal, am Laufen. Und Identica hat auch besondere Funktionen drin, wie man zum Beispiel, dass man zum Beispiel Files auch austauschen kann, hochladen kann, etc. Also da wird schon einiges geboten. Und dennoch ist Identica weit, weit, weit weg von auch nur annähernd dem Hype oder so. Na, Hype kann man ja gar nicht mehr sagen, ist ja schon eine feste Größe geworden, wie eben jetzt Twitter, ja. Und da sieht man eben, dass es da kaum noch eine Chance gibt. Was könnte dieser Tweetpic-Gründer jetzt machen, damit eben, wie heißt er denn überhaupt, damit ich immer nur sagen muss, dieser Tweetpic-Gründer, Noah Everett, genau, Noah Everett. Und der hat jetzt eine neue Seite gestartet, nannt sich Hilo, könnte man das aussprechen, oder Halo, also Heello. Ja. Und jetzt soll die auch eben öffentlich sein. Ich kann mal noch schnell draufklicken hier live, ganz klar, und mal schauen, was da passiert. Join now heißt es schon mal. Okay, gut. Und man könnte also hier sich dann wohl schon an Melden. Ich werde es jetzt nach der Sendung gleich mal tun. Bin immer wieder neugierig auf neue Systeme, nur schauen wir mal, wie sich das verhält. Was vor allem was Neues geboten wird. Mein gut, Bilder und Fotos einfügen, das haut einem natürlich heute nicht mehr um. Wenn ich mir jetzt das designmäßig so angucke, sieht es auch ähnlich aus wie so Twitter mit Foto Stream eben jetzt. Ne? Ja, kann man schlecht erkennen. Aber okay, gut, was soll's. Ich werde sicherlich nochmal was darüber sagen in einer der nächsten Sendungen. Und ja, genau. So, und nächstes, weil wir gerade bei Social Networks sind, sei solchen Kurznachrichtendiensten, Mikroblogs etc., da können wir auch gleich bei Google Plus dann bleiben. Ja. Google Plus startet jetzt Spiele. Oder hat die schon gestartet? Also bei mir im Stream sind die schon verfügbar auf Google Plus. Und zwar gar nicht mal so schlechte Spiele. Crime City hat sich da durchaus hervorgetan. Allerdings gibt es noch bei einigen Spielen auch Probleme. So dass diese, ich weiß leider die Namen nicht mehr. Oh Mann, was ist denn heute los mit mir? Diese Städtesimulation, mir kam es gleich so vor wie City Wheeler, aber stimmt nicht ganz. Ja, weil es geht da mehr so um die zeitliche Abfolge. Ja, mehr so wie Civilizations vielleicht. Ja. In Light-Version und sah es also so aus, als ob das nicht funktionieren wird. Zumindest hat es bei mir nicht funktioniert. Es gab auch Probleme von anderen Leuten, die gemeldet wurde bei anderen Spielen. Also das scheint noch nicht ganz so rund zu laufen, das Google Games auf Google Plus, aber dieses Crime City beispielsweise, das ist sehr, sehr gut. Das sieht schon mal gut aus. Der Game Stream ist übrigens getrennt von dem normalen Stream, also das, was viele befürchtet haben, was ich allerdings auch gar nicht verstehen kann, ist, die im Stream selbst, also die Nachrichten, die man rausschickt, sind keine Aufforderungen von Spielen jetzt beispielsweise, da drauf klicken und Nachbar werden in dem Spiel und hin und her, sondern das wird in einem gesonderten Stream vorhanden sein, was mich natürlich nicht davon abhält, dass ich auch meine Erfolge und so weiter in meinen normalen Stream reinmache. Das ist mein gutes Recht, ja, das ist das, was ich mache bei solchen Social-Seiten und ich weiß gar nicht, warum sich die Leute da so aufregen mit dem Ganzen. Auf Facebook hatte ich das auch noch nie verstanden, dass sich dort die Leute aufregen. Wer eben sowas nicht haben will, der darf solchen Leuten nicht folgen. Und wenn alle Freunde außer einem selbst sowas machen, dann sollte man sich mal vielleicht überlegen, ob man selbst nicht vielleicht auf der falschen Seite ist und alle anderen sind auf der richtigen Seite. So, ja, also ich meine, kann man mal überlegen. Ja. Soziale Interaktion ist halt Spielen ganz weit mit vorne. Ich habe schon ein paar Mal gesagt. Ne? Und ich denke, das wird eine feste Größe sein. Das wird auch Google Plus sehr stark helfen, hier Fuß zu fassen, ja, in diesen Social Networks, denn trotz den 25 Millionen Nutzer von Anfang an wird das ein ganz harter Brocken gegenüber Facebook mit 750 Millionen. Ich kann ehrlich gesagt den Namen Facebook schon gar nicht mehr hören. Ja. Da geht so viel Mist momentan ab. Aber damit meine ich nicht die Statusmeldungen von den Spielen. Ja. Aber gut, es gibt jede Menge Probleme mit Nachrichten und vieles anderes, was ich da echt schlimm finde. Und gut. Vielleicht auch wenn es sich wieder ein bisschen komisch anhört, vielleicht kann man froh sein, dass solche Netzwerke wie Google Plus eben noch nicht den kompletten Mainstream abgedeckt haben. Und ich glaube, es gibt sehr viele, die sich auch wünschen werden, dass sie nie so groß werden wie Facebook, dass nie solche Leute wie eben auf Facebook da drauf sind, damit, dass das eben ein besonderes Social Network bleibt. Denn was auf Facebook abgeht, vor allem wieder mal natürlich in sag ich mal, Gefilden außerhalb von Europas, das ist furchtbar. Also dieses System mit ja, meine Freunde hier so horten und so weiter, ja, das ist schon mal ganz, ganz, ja, wie soll ich sagen, übel. Ja, also das ist dann, wie soll ich sagen, Sachen, die eigentlich privat bleiben sollten, werden dann für eine breite Basis an Freunden veröffentlicht. Und das ist einfach schlimm. Ja, das ist doch einfach schlimm. Das gibt doch nur Ärger und Stress. Ja. Und naja, okay. Aber wie auch immer, so ist es ja nun halt mal. Und viele haben halt jetzt die Hoffnung, dass es bei Google Plus eben nicht so wird. Weil ja auch da dieses Public, ja, sag ich mal, Feature mit drin ist. Das heißt, Google Plus ist eben nicht nur dafür, mit seinen direkten Freunden zu kommunizieren, sondern auch mit der Welt zu kommunizieren. Ja, also so ähnlich auch wie Twitter, ja, wo man etwas schreibt und alle können es sehen. Ja, das kann man festlegen, ob man das haben möchte oder nicht, natürlich. Das ist auch ein weiterer Vorteil. Man kann es sowohl so einsetzen wie Facebook, als auch so einsetzen wie zum Beispiel Twitter. Und das ist eine gute Sache. Aber einige Leute verstehen auch nicht ganz, was es bedeutet, wenn man das nicht auf Public setzt. Ja, wenn man es nur allen seinen Bekannten in seinen Kreisen, also Circles zum Beispiel schickt, dann bedeutet das eben, dass ein anderer das nicht zum Beispiel in Öffentlichkeit schicken kann, in Public. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel denkt, er müsste eine Newsmeldung eben nicht als Public kennzeichnen, sondern nur seinen Bekannten schicken, dann ist das ganz großer Mist, denn seinen Bekannten würden vielleicht diese Nachricht auch einen größeren Bereich zugänglich machen. Da müssen die das eben public veröffentlichen und das geht eben nicht dann. Das heißt, sie müssen sich dann durch den Artikel durchklicken dorthin und von dort aus erneut quasi einen Share setzen. Ja, also das Thema eben teilen dann erneut. Das heißt natürlich auch, dass der Name von dem anderen weg ist und damit gibt es natürlich auch keine sogenannten Credits, ja, fertig. Damit wird dann nicht mehr erwähnt, dass er eigentlich das Thema hier verbreitet hat. So, wer ist selbst schuld, sagt man. Aber es hat noch einen anderen Grund, nämlich Google Plus Einträge werden, wenn diese öffentlich sind, also mit Public gekennzeichnet sind, dann werden die auch tatsächlich jetzt in der Google-Suche mit berücksichtigt und können gefunden werden. Und das ist natürlich für viele Leute interessant, die eben auch gehört werden wollen, die etwas Wichtiges zu sagen haben, das nicht nur ihren 5 Freunden ja, interessiert oder diesen 5 Freunden zugänglich gemacht werden soll, sondern eben allen Menschen zugänglich gemacht werden soll, weltweit. Und das kann man dann eben ganz gut tun, weil eben jetzt die Suche direkt darauf abzielt. Also Firmen, Leute, die gehört werden wollen, die was wichtig zu sagen haben, nehmt das Tag Public auf jeden Fall, ja, und dann klappt es auch mit dem gehört werden und ihr kommt hier in die Google-Suche mit rein. Jawohl. So. Klarnamen sind auch ein Thema gewesen bei Google Plus oder sind immer noch ein Riesenthema und Google hat da jetzt ein bisschen mehr Klarheit geschaffen und vor allem das Ganze ein bisschen entschärft. So, bisher heißt es ja, waren immer die Rede von Real Names, ja, also die praktisch den echten Namen. Ja. Und das ist aus dem Vokabular jetzt auch ein Stück weit verschwunden, ja, denn jetzt heißt es eben Klarnamen. Und ein Klarname muss nicht der echte Name sein. Es muss sich nur anhören wie ein normaler Name. Ja. Das heißt, Hot Laura oder so, ja, wird wahrscheinlich da keine Chance haben. Aber eben ein beliebiger normaler Name, ja, der wird da nicht. Der wird da kein Problem bekommen, sofern er nicht dann eben gemeldet ist. Selbst wenn das passiert, hat der Benutzer 96 Stunden Zeit, um das zurechtzustellen, dass es also der Name ist. Ja. Dann wird natürlich kontrolliert, ob es der echte Name ist. Auch ein bisschen komisch. Naja, gut, okay. Und dann wird das Ganze wieder Richtig freigeschaltet. In diesen 600 Stunden hat man vollen Zugriff auf alle Sachen von dem Google-Konto, also keine Panik. Und dann schauen wir mal. Wie das jetzt dann allerdings ist, und ich finde es ja auch irgendwo trotzdem nicht so ganz richtig, weil hier wird ja auch suggeriert, erst sagt man jetzt dann Klarnamen, okay. Wenn jemand dann der Klarname nicht passt, offenbar, und er wird gemeldet, dann wird das Konto gesperrt, und man kann innerhalb von 96 Stunden beweisen, dass der Klarname dann der Realname ist. Also das finde ich auch nicht so ganz gut. Vielleicht wird es jetzt im Hintergrund ein bisschen abgeschwächt, sodass zum Beispiel Klarnamen auch gar nicht mehr, auch selbst wenn sie gemeldet werden, gar nicht mehr beanstandet werden können. Denn ja, so ein Beweis zu erbringen, dass man auch tatsächlich diesen Namen hat, ist gar nicht so einfach, ohne dass man noch mehr Daten preisgibt an den Betreiber, in dem Fall an Google. Und muss auch sagen, also ich muss schon sagen, dass es eben auch Online-Identitäten gibt. Ja, das wollte ich eigentlich letzte Sendung schon ein bisschen klarer machen, habe es aber irgendwie nicht ganz so auf die Reihe bekommen. offenbar. Also eine Online-Identität, ja, also viele Leute sind bekannt unter einer Online-Identität, die nicht unbedingt der Identität entspricht, die sie im realen Leben haben. Ja. Und dennoch ist das das Aushängeschild für diese Person, ist das das Wichtigste für diese Person, sei es eben auch Leute, die jetzt zum Beispiel in Firmenbereichen tätig sind, ja, die Selbstdarsteller auch teilweise, ja, und das werden auch einige Prominente nicht davon verschont, offenbar. Und ja, also ich muss ganz klar sagen, das sind Probleme über Probleme, die jetzt hier mit diesem Auslegen dieser Nutzungsbedingungen da zustande kommen, und das ist alles andere als glücklich, was da jetzt eben abgeht. Und Facebook sagt zwar auch immer, ja, wir passen auch auf wegen den Klarnamen, aber in der Realität tut Facebook das ziemlich locker handhaben. Sonst wäre das Netzwerk nicht gefüllt auf Dauer mit Namen wie, was weiß ich, XYZ V438. Ja, oder sonst irgendwas. Und es ist halt auch eine Geschichte, wie die Leute das dann hinkriegen auf Google Plus, wenn sie jetzt jahrelang im Netz bekannt sind unter einem bestimmten Pseudonym, wie das weitergehen soll. Ein Beispiel habe ich hier gefunden gleich. Das ist zum Beispiel eine japanische Fotografin, eine japanische Künstlerin. Die nennt sich Mutsa-chan. Ja. Und der Name ist natürlich nicht ein Klarname. Ne? Das Mutsa ist allenfalls eine Abkürzung. Das Chan hat in einem normalen Namen überhaupt gar nichts zu suchen. Ja. Das ist nur eine Verniedlichung, ja. Wenn man so will, das Mutzalein. Ja. Und laut den Google-Bestimmungen wird die natürlich dann ausdehnen. Aus dem Raster oder in das Raster reinfallen, und der Account würde gesperrt werden. Nun ist es aber eben so, dass diese Künstlerin unter diesem Namen im Internet weltweit bekannt ist, ja, und zwar seit langer, langer Zeit und auch viel veröffentlicht hat unter diesem Namen, ja, aber das eben weder ein Realname ist noch ein Klarname. Ja. Und wie jetzt das gemacht werden soll, das weiß man nicht. Und selbst wenn das jetzt im Fall von Mutsa-chan funktionieren würde, wo sind denn die Grenzen? Hat nicht ein einfacher, zum Beispiel einer mit einem Gamertag, der auch im Internet sehr, sehr weit bekannt ist, ja, auch weltweit, ja, Spielhandles natürlich, hat der dann auch die Möglichkeit, ja? Oder was ist mit den Leuten, deren Internetidentität zwar auch schon seit vielen Jahren gelten, aber eben nur einem kleineren Kreis zugänglich ist oder bekannt ist, ja? Wie wird da reagiert werden? Also Fragen über Fragen, und ich sehe eigentlich nicht, wie man eine Gleichbehandlung von den Leuten gewährleisten kann, solange dieses Klarnamen-Wirrwarr oder Verlangen da noch eben gültig ist. Da muss ich sagen, Google, so nicht, was habt ihr nur getan? Ja. Was Google allerdings richtig gemacht hat, und jetzt komme ich zum Thema. Google hat Motorola, die Mobilsparte von Motorola gekauft. Gerade vorhin habe ich eine Nachricht bekommen von Markus Weidner. Danke nochmal, Markus. Und habe dann gleich die verschiedensten Newsseiten aufgerufen. Die haben alle nur eine Breaking News gehabt, also noch keinen Artikel dazu. Ich habe sofort was getippt. Und ja, es ist in der Tat so, dass Google Motorola Mobilfunk gekauft hat für sage und schreibe 12,5 Milliarden Dollar. Was ist da der Hintergrund? Was bewegt Google so viel Geld auszugeben? Tja, ganz klar, Android ist natürlich momentan unter Beschuss von verschiedenen Firmen, hauptsächlich Apple und Microsoft. Und die haben mit ihrem Patent-Trollversuch, ich habe es ja schon erwähnt am Anfang, eben hier probiert, Android zu diskreditieren und auch unter Druck zu setzen. Und das Nortel-Patentpaket, das Microsoft Apple zusammen mit anderen Firmen gekauft hat, ist übrigens ja jetzt unter Prüfung, ob das überhaupt rechtens war, dass dieses Konsortium da ein so großes Portfolio an Patenten gekauft hat. Und das hatte Google wohl verloren, diese Schlacht. Ich sag immer noch, das hat Google mit Absicht nicht gekauft, weil schon hätten die vernünftige Beiträge geboten und nicht wie zum Beiträge wie zum Beispiel Pi. Ich kann es immer nur wieder behaupten und muss immer dabei lachen, wenn ich daran denke. Okay, also Pi geboten und überboten worden und dann hat irgendwann Google auch nicht mehr mitgeboten. War es nur wieder ein Preishochtreiben, hat Google schon mal gemacht bei einer Versteigerung eines mobilen Netzwerkes. Aber jetzt hier hat Google klammheimlich die Mobilsparte von Motorola gekauft. Der Deal ist ja eigentlich unter Dach und Fach. Natürlich wird das sicherlich auch noch geprüft werden von der Wettbewerbsbehörde in den USA. Denn das kann man sagen, das ist was ganz, ganz Großes. Das ist ein Riesendeal und zwar für beide. Einmal für Motorola für die 2,5 Milliarden Dollar. Damit haben die ganz schön Luft wieder. Ging es ja nicht ganz so gut. Und dann natürlich auch Google, denn Google hat auf einmal eine komplette Mobilfunksparte, die ja, Handys herstellen kann. Wer weiß, vielleicht kommt dann auch bald ein dediziertes Google-Handy raus, ja, das speziell eben für oder von Google ist, was ja vorher nie der Fall war. Google hat mittlerweile auch das in seinem Blog veröffentlicht. Ja, habe ich noch ganz kurz vor der Sendung, habe ich auch noch hier im Artikel den Link zum Update reingemacht. Und da wurde halt gesagt, dass Motorola diese Mobilfunksparte quasi auch aber ein Stück weit getrennt von Google weiterarbeiten wird. Ja, ja, das ist zwar im Besitz von Google, ja, aber man kennt das ja, man lässt dann eben die Marke weiterlaufen. Also offenbar wird es nach wie vor Motorola Mobilfunktelefone geben, aber eben die Schirmherrschaft, sagt, nein, die Schirmherrschaft, so ein Quatsch, ja, unter den Fittichen eben von Google. Also Google wird ein Stück von Motorola mit vermarkten. Ja. Oder umgekehrt, Google wird ein Stück von Motorola sein. Ja. Oder umgekehrt, Motorola wird ein Stück von Google sein. Zumindest eben, wenn es auf einem Handy oder einem mobilen Gerät klebt. Also wie gesagt, die haben jede Menge Know-how und diese ganze Geschichte gehört dann Google. Und das ist also ein Riesending und man kann sich für die Zukunft einiges erhoffen. Es wird einen Riesenschub geben für Android, was eben an Hardware da zu erwarten ist. Es wird fantastisch sein, wenn dann die Google-Ingenieure in die Mobilfunksparte bei Motorola reinmarschieren und sagen, hier, so das und das und das und das und das, so hat ein Handy auszusehen, zack, das muss es können, hier, jetzt macht mal. Ja, und dann wird es vielleicht bei Motorola endlich mal rund gehen. Und wer weiß, vielleicht kommt das Nexus Prime S, ja, dann von Motorola, das Nexus Prime, also das neue, was rauskommen sollte am Jahresende, das glaube ich nicht, dass das schon von Motorola sein wird. Das wird wohl eher noch von Samsung sein. Ja, also, so sieht das aus. Ha, wir können gespannt sein. Ich bin noch komplett platt von dieser Meldung, was da zu lesen war, und bin schon neugierig, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall, eins steht fest, Motorola Mobilfunk hat jede Menge Patente. Und das ist, bin ich mir fast sicher, einer der Hauptgründe, warum Google diese Mobilfunksparte gekauft hat. Das haben die auch in ihrem Blogpost Official Google Blog klar gemacht, dass nun ein komfortables Sicherheitspolster für Android vorhanden ist. Und die haben eine Unmengen von Patenten, auch grundlegende Patente für Mobilfunk. Das heißt, es müssen viele Firmen, müssen Motorola grundlegend Geld zahlen, damit sie überhaupt ein Handy produzieren dürfen. Ja. Und jetzt müssen wir schauen, wie das Google umsetzen kann. Aber es ist ja schon irgendwo lustig, weil je nachdem, wie weit diese Mobilfunksparte eben jetzt, dieser Kauf eben jetzt gefächert ist. Motorola hat auch Patente beispielsweise in der Mobilfunkübertragung, also 3G-Netzwerke zum Beispiel, ja, Verfahren. Also es könnte durchaus sein, dass auch Apple an Motorola zahlen muss, das weiß ich jetzt nicht. Und damit in Zukunft auch an Google. Ja. Auch Microsoft, für die zählt das Gleiche. Also wäre vielleicht, naja, so dieses Ringelreihen, ich habe es schon mal gesagt, Microsoft verdient an jedem Android-Handy, das von HTC beispielsweise kommt, mit. Ja, so und so viel Dollar pro Handy bekommt Microsoft wegen Patenten für dieses komische Exchange, das eigentlich gar keiner mehr benutzen sollte, der fortschrittliche Arbeiten macht. Ja, ach ja, okay, Entschuldigung. Ja, es gibt halt noch viele Firmen, die machen das, aber die Firmen brauchen immer ein bisschen länger, bis sie kapiert haben. Und da kriegt dann Microsoft jede Menge Lizenzgebühren. Tja, und jetzt wäre natürlich die Ironie, wenn jetzt eben dafür Microsoft aber eben auch dann wieder Lizenzgebühren für ihr Windows 7 zahlen müsste an Google. Ja, weiß ich nicht, ob das passiert, weil die Hersteller ist von diesen Handys sind ja nicht Microsoft, sondern sind ja die anderen Hersteller. Wahrscheinlich müssten dann eher die Hersteller von den Handys diese Patentgebühren zahlen, aber Lizenzgebühren, aber naja, was soll's. Ja. Es ist lustig, und Google hat soeben ein riesen Paket an Patente gekauft, eine durchaus funktionierende und sehr große und bekannte Mobilfunk Sparte, ja, die viele Telefone aktuell auch noch produziert und in Planung hat. Und damit hat sich Google tatsächlich ein gewisses Polster verschafft. Wahnsinn! Herzlichen Glückwunsch, Google! Und an Apple und Microsoft sei nur so viel gesagt: Wer schlafen Hunde weckt, braucht sich nicht zu wundern, wenn sie dann gebissen werden. Jawohl! Und zum Schluss habe ich noch eine Meldung für die SETI-Anhänger. Ja, hört sich so schlimm an. SETI-Anhänger. Nein, für die Leute, die sich eben für das SETI-Projekt interessieren, hat Schlagzeilen gemacht. Ich hab auch das Ganze schon nochmal verlinkt hier in dem Artikel. Und jetzt habe ich hier noch klatscht einen falschen Jingle. Genau, nein, Leute, Leute. So, und habe das Ganze nochmal verlinkt. Denn Jodie Foster hat tatsächlich für das SETI-Projekt auch jetzt gespendet und unterstützt es damit offiziell. Der Kreis ist damit geschlossen, denn im Film Contact hat ja Jodie Foster als Mitarbeiterin am SETI-Projekt außerirdisches Leben entdeckt. Und tja, so in der Realität unterstützt jetzt Jodie Foster auch das SETI-Projekt. Ui, man weiß ja gar nicht, ja, wozu das noch führt. Ja. Gut, und damit ist die aufregendste Wochensicht, zumindest bei mir die aufregendste Wochensicht seit langem, beendet. Und ich möchte mich von euch verabschieden. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, und ihr kennt das ja, rio@thenetcast.com, wenn ihr mir eine Nachricht schreiben wollt und die Kommentare an Kommentare auf wochensicht.thenetcast.com. Jetzt war es so falsch im Podcast gesagt. Und dort könnt ihr eben zu den Artikeln Kommentare lesen und schreiben und den Begleitartikel zu dem Podcast lesen. Okay, also, bis denn. Tschüss!